Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 252 an Goethe, Jena, den 9. Dezember 1796. Dank Ihnen für das vorgestern Überschickte. Die Elegie macht einen eigenen, tiefen, rührenden Eindruck, der keines Lesers Herz, wenn er eins hat, verfehlen kann. Ihre nahe Beziehung auf eine bestimmte Existenz gibt ihr noch einen Nachdruck mehr, und die hohe, schöne Ruhe mischt sich darin so schön mit der leidenschaftlichen Farbe des Augenblicks. Es ist mir eine neue, trostreiche Erfahrung, wie der poetische Geist alles Gemeine der Wirklichkeit so schnell und so glücklich unter sich bringt und durch einen einzigen Schwung, den er sich selbst gibt, aus diesen Banden heraus ist, so daß die gemeinen Seelen ihm nur mit hoffnungsloser Verzweiflung nachsehen können. Das Einzige gebe ich Ihnen zu bedenken, ob der gegenwärtige Moment zur Bekanntmachung des Gedichts auch ganz günstig ist. In den nächsten 2, 3 Monaten, fürchte ich, kann bei dem Publikum noch keine Stimmung erwartet werden, gerecht gegen die Xenien zu sein. Die vermeintliche Beleidigung ist noch zu frisch, wir scheinen im Tocht zu sein, und diese Gesinnung der Leser wird sie verhärten. Es kann aber nicht fehlen, dass unsere Gegner durch die Heftigkeit und Plumpheit der Gegenwehr sich noch mehr in Nachteil setzen und die besser Gesinnten gegen sich aufbringen. Alsdann, denke ich, würde die Elegie den Triumph erst vollkommen machen. Wie wenig man seinen Köcher gegen uns noch erschöpft habe, werden sie aus beiliegendem Zeitungsblatt, das der Hamburgischen Neuen Zeitung angehängt und mir von Hamburg überschickt worden ist, abermals ersehen. Die Verfahrungsart in dieser Repartie wäre nicht unklug ausgedacht, wenn sie nicht so ungeschickt wäre ausgeführt worden. Ob vielleicht Reichardt oder Bargesen dahinter steckt, was Sie in Ihrem letzten Brief über die höheren und entfernteren Vorteile solcher Zänkereien mit den Zeitgenossen sagen, mag wohl wahr sein, aber die Ruhe muss man freilich und die Aufmunterung von außen dabei missen können. Bei Ihnen übrigens ist dies bloß ein inneres, aber gewiss kein äußeres Bedürfnis. Ihre so einzige isoliert dastehende und energische Individualität fordert gleichsam diese Übung. Sonst aber wüsste ich wahrlich niemand, der seine Existenz in der Nachwelt weniger zu assekurieren brauchte. Die stalische Schrift habe ich erst heute zur Hand nehmen können. Sie hat mich aber auch gleich durch einige treffliche Ideen angezogen. Ob für die Horen etwas damit zu machen sein wird, zweifle ich wieder, weil ich vor einigen Tagen eine Übersetzung davon, die durch die Verfasserin selbst soll veranlasst worden sein, als ganz nah erscheinend habe ankündigen hören. Hier lege ich auch ein Exemplar der neuen Ausgabe des Almanachs bei, nebst einem Brieflein von Voss. möge die Muse mit ihren schönsten Gaben bei ihnen sein und ihrem herrlichen Freund seine Jugend recht lange bewahren. Ich bin noch immer in der Elegie. Jedem, der nur irgendeine Affinität zu ihnen hat, wird ihre Existenz, ihr Individuum darin so nahe gebracht. Ich umarme sie von ganzem Herzen. SCH